Ich begrüße auch recht herzlich alle Teilnehmer des Moselforums. Ich finde es eine sehr gute Einrichtung, dass hier in Trier, in dieser historischen Stadt, jeweils zum historischen Tag, zum 9. November, Veranstaltungen gemacht werden. Wir stehen damit eigentlich in einer großartigen Tradition. Denn heute wird ja an ganz andere Dinge erinnert, gerade am 9. November. Wir wissen, dass das Regime eigentlich diesen Tag umbiegen möchte zum Reichskristallnachttag. Dabei wäre der 9. November eigentlich der klassische Tag der deutschen Einheit. Am 9. November ist die Mauer gefallen vor 29 Jahren. Und in diesem Jahr bekommt der 9. November noch eine zusätzliche Bedeutung, denn genau vor 100 Jahren ist eben die Republik ausgerufen worden in Berlin. Wir sollten das Ganze aber auch historisch einordnen. Wenn wir über den Kommunismus reden, über die Verbrechen des Kommunismus, über die 100 Millionen Tote, die der Kommunismus wahrscheinlich gekostet hat, der Menschheit, müssen wir fragen, woher kommt das? Ist das eine singuläre Erscheinung zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Oder ist das etwas, was diesem Karl Marx, der hier in Trier geboren wurde und dem man hier eine große Statue errichtet hat, ist es dem zu verdanken? Oder kommt das aus einem ganz anderen historischen Hintergrund? Wir sollten, wenn wir auch die Schwere der Verbrechen der Roten Revolutionen und der Roten Massaker betrachten, dann fällt uns eigentlich nur ein, in diesem Ausmaß, die Französische Revolution von 1789. Auch hier haben wir ein System des Terrors, ein System der Willkür, denn es ist nicht definiert, wer letztlich von diesem Terror getroffen wird. Und wenn das so ist, dann können wir uns weiter zurückerinnern, dann war diese Willkür, dieser Terror, der immer mit dem Tod eines Ketzers oder eines Zweiflers endete oder auch von Hexen, war das auch immer ein Merkmal der katholischen Kirche. Wobei auch die evangelische Kirche Hexenverbrennungen durchgeführt hat. Also dieser Hexenglaube, der wurde ja von Martin Luther leider nicht abgeschafft. Er hat zwar viele üble Dinge der katholischen Kirche verändert, aber es ist ihm nicht gelungen, dieses an sich durch und durch falsche christlich-jüdische Denken völlig in die Schranken zu weisen. Er hat versucht, etwas zu reformieren, was nicht reformierbar war. Das sind die Parallelen, die uns einfallen. Und ich möchte, um das ein wenig deutlicher zu machen, in welcher Weise dieser kommunistische Terror sich sogar gegen die eigenen Menschen gerichtet hat, ein Zitat bringen von der Basler Zeitung von vor einem Jahr, also von November 2017. Man tötete Menschen nicht, weil sie irgendetwas getan hätten oder einem bedrohten, sondern weil sie die falschen Menschen waren. Martin Latsis, ein hoher Offizier der sowjetischen Geheimpolizei, schrieb 1918 in einer Anleitung für seine Ermittler: Wir führen keinen Krieg gegen Individuen, wir rotten die Bourgeoisie als Klasse aus. Suchen Sie keine Beweise gegen jene, die angeklagt sind, in ihren Taten oder Worten gegen die Sowjetmacht vorgegangen zu sein. Die erste Frage, die Sie zu klären haben, zu welcher Klasse gehört der Angeklagte? Das soll sein Schicksal entscheiden. Schon wenige Monate nach der Revolution wurden in Russland Konzentrationslager eingerichtet, wo im Lauf der Jahrzehnte Millionen von Menschen umkamen. Die letzten wurden erst 1991 geschlossen. Der schon erwähnte Lassis selbst wurde 1937 im Zuge der stalinistischen Säuberungen erschossen. Man warf ihm vor, ein Konterrevolutionär zu sein. In den 1920er Jahren hatte er eine der brutalsten Geheimdienste aller Zeiten, dieser Lazis, auch Gedichte und Theaterstücke veröffentlicht. Also eine gewisse Parallelität mit Ilja Ehrenburg, der auch als Literat in Erscheinung getreten ist und eines der übelsten Mordpropagandisten, diesmal im Zweiten Weltkrieg gegen das deutsche Volk zu sein. Von Anfang an waren die Kommunisten überzeugt, es besser zu wissen als alle anderen, wobei diese anderen bald auch sehr viele andere Linke, ja selbst Kommunisten, bedeuteten. Wer widersprach, starb. Überall lautete die Konterrevolution, also man musste ständig wachsam sein als Kommunist. Wenn es je Regime gegeben hat, die auch nur den Anschein von Pluralismus für entbehrlich gehalten haben, dann waren das die Sowjets und ihre Nachahmer. Also wieder ganz klar die Parallelität zur Französischen Revolution 1789, die schließlich ja auch ihre Kinder aufgefressen hat. Aber wir haben auch eine gewisse Parallelität zu heute. Wir haben diese Menschenrechte, die man wie eine Monstranz vor sich herträgt, oder diese Pseudo-Pluralität, die überall angepriesen wird, die aber tatsächlich nicht vorhanden ist. Botho Strauß hat diesen Zustand als die unblutigste Revolution oder die unblutigste Diktatur bezeichnet, die keine Köpfe mehr rollen lassen muss, sondern diese Köpfe einfach überflüssig macht. Also die Menschen, die heute etwas vertreten, was unbotmäßig ist, werden entweder totgeschwiegen oder, wenn das nicht mehr funktioniert, werden sie abgeurteilt und ins Gefängnis gesteckt. Wir haben zwei prominente Fälle. Wir haben Horst Mahler, dem es sehr schlecht geht, wo die Gefahr besteht, dass auch sein rechter Fuß amputiert werden muss. Und wir haben Ursula Haverbeck, die gestern 90 Jahre alt geworden ist. Und morgen findet ja eine Gedenkveranstaltung in Bielefeld statt. Ja, 100 Jahre Kommunismus, 100 Millionen Tote. Das ist eine schwere Hypothek in der Geschichte. Und wenn wir untersuchen, wo das herkommt, dann finden wir die Parallelität dann auch nur im englischen Imperialismus, in der Ausbeutung der Kolonien, in der rücksichtslosen Ausbeutung, in der Art und Weise, wie man die Inder, die versucht haben, wenigstens für ihre Familien noch ein wenig Reis zu retten, der für den Export bestimmt war. Die Engländer hatten dort Reisdepots angelegt, die dann mit den Schiffen abgeholt werden sollten. Und einige Inder haben da versucht, etwas von dem zu bekommen. Das ist ja ihr Land und ihre Produkte waren es, die aus dem Land gestohlen wurden von einer fremden Macht. Und diese Inder, vielleicht kennt jemand das Bild, das waren auch Sikhs, diese hoch aufgeschossenen, schlanken Figuren mit wallendem, weißen Haaren, die wurden vor Kanonen gespannt und abgefeuert. Also sie wurden sozusagen pulverisiert. In welch grausamer Art und Weise hat der englische Dämon hier geherrscht? Es war auch in China nicht besser. Es wurde gegen den Willen der Chinesen ihnen der Opiumhandel aufgezwungen. Schließlich endete das in dem Opiumkrieg, als die Chinesen nicht mehr mitmachen wollten. Und wir haben heute auch ganz klare Ähnlichkeiten mit der Involvierung des CIA, des amerikanischen Geheimdienstes, in die Drogengeschäfte, in die Opiumgeschäfte in Afghanistan. Es ist immer die gleiche Handschrift. Und genau diese Handschrift taucht auch wieder auf bei dem Negersklavenhandel, der sich über Jahrhunderte hinzog. Also nehmen wir mal das Jahr 1713 her. Das war das Jahr, als in Preußen Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, an die Macht kam. Und er hat in diesem Jahr sofort Sklavenhandel, Leibeigenschaft und die Glaubensunterdrückung untersagt. Es ist dann zwar erst viel später in Gesetzesform gegossen worden, aber diese Regel, dass die in preußischen Landen lebenden Menschen den Glauben des Landesfürsten annehmen mussten, wurde schon vom großen Kurfürsten beendet. Also das war schon im 17. Jahrhundert in Preußen gar nicht mehr so, dass der Fürst des Landes den Untergebenen den eigenen Glauben aufgezwungen hat. Also hier in diesem Land herrschten bereits wesentlich humanere Regeln, eben die Regeln des mitteleuropäischen Humanismus und auch eine relativ große Toleranz, die dann unter Friedrich dem Großen sich noch weiter manifestierte. Er sah sich eben nicht als unumschränkter Herrscher wie der Sonnenkönig auf der anderen Seite des Rheines, sondern als den ersten Diener seines Staates. Und in diesem Jahr 1713 war ein Mann, der seine wunderbarsten Werke komponierte, Johann Sebastian Bach. Und genau in diesem Jahr hat sich England ein Monopol auf den Sklavenhandel geben lassen. Man stellt sich mal vor, wie diese beiden Mächte, die eigentlich beide germanischen Ursprungs sind, die Angelsachsen und die Festlandsachsen, die einen Seeräuber seit Jahrhunderten, die anderen sesshafte Menschen auf dem Land mit einer hohen Kenntnis über den Lauf der Gestirne, was sie auch dokumentiert haben, was die Frühgeschichtsforschung jetzt immer deutlicher an den Tag fördert. Hier hat sich etwas entwickelt, was auseinandergelaufen ist. Die einen, die festlandverwurzelten Menschen, haben auch dann, als sie Kolonien hatten, nämlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als das Zweite Deutsche Kaiserreich einige Kolonien noch erwarb, eine ganz andere Art des Kolonialismus betrieben. Es waren Schutzgebiete, es waren keine Kolonien, die man nur rücksichtslos ausbeuten wollte. Es wäre auch sonst gar nicht anders möglich gewesen, dass die Askanis die Hilfen von Letter Forbeck im Ersten Weltkrieg so lange solidarisch für den deutschen Feldherr gestritten haben. Die waren ja gar nicht besiegt in Ostafrika. Die Engländer konnten sie nie besiegen, weil die Schwarzen auf der Seite der Deutschen so lange gekämpft haben. Das Ganze mündete dann schließlich in einem kalten Geist. Der Wilhelm Hauff hat da ein schönes Gleichnis geschrieben, das kalte Herz. Das ist keine lange Geschichte, aber die kann ich jedem empfehlen. Das Herz ist nicht das Herz, sondern es ist ein Stein, den man käuflich erwerben kann oder wofür man das Herz herausnimmt und den man dann eingesetzt bekommt. Und dafür bekommt man dann sozusagen einen Kredit von einer bestimmten Person. Man hat es ja oft vermieden, die beim Namen zu nennen. Aber es geht bei allen deutschen Literaten, geht das wie ein roter Faden durch. So gesehen ist dann das, was Karl Marx in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat, an ja, diese Lehre, diese sehr dogmatische Lehre, die auch einen gewissen Reiz auf die Leser ausgeübt hat. Denn wenn man alles ausklammert, was nicht materieller Natur ist, wenn man die Mythen, die Rasse, die Bedeutung des Bodens, die Bedeutung von Volkslied, von Sitte und Kultur, wenn man das alles hintanstellt und nicht beachten will, sondern nur die Völker von ihrer ökonomischen Bedeutung her betrachtet und die Völker anfängt, in Klassen einzuteilen, diese Klassen gegeneinander zu hetzen, dann ist das ein uns Mitteleuropäern zutiefst fremdes Denken. Und das aus diesem fremden Denken, das eigentlich in einer Zeit entstanden ist, wo dieser Karl Marx doch sehr viel mitbekommen haben muss von der deutschen romantischen Bewegung. Die Romantik ist vielleicht der stärkste Impuls, der hier aus dem deutschen Volk hervorgegangen ist, die zugleich auch als der stärkste Gegenentwurf zur materialistischen Globalisierung betrachtet werden kann. Die Romantik war eine großartige Entwicklung in der Literatur, in der Musik und auch in der Malerei. Caspar David Friedrich ist dafür bekannt. Unsere großen Dichter Schiller, Uhland und andere sind dafür bekannt. Und natürlich unsere großen Komponisten. Die Romantik würde ich mit Ludwig van Beethoven beginnen lassen und mit Bruckner. Oder man könnte natürlich auch Hans Pfitzner noch als den letzten Romantiker bezeichnen. Was hier an philosophischer Kraft aus diesen Kunstgattungen hervorgegangen ist, also man muss sich nur vor einem Bild Caspar David Friedrichs hinstellen und es betrachten, oder man muss sich, sagen wir mal, den langsamen Satz aus der dritten Symphonie von Ludwig van Beethoven anhören, das ist Philosophie. Besser kann man es mit Worten gar nicht kleiden, was hier an Humanismus, an tief durchdrungener Liebe zu Volk und Heimat zum Ausdruck kommt. Und es sind die mitteleuropäischen Völker, die so empfinden, die in dieser Weise geprägt haben. Das hat weit ausgestrahlt bis nach Italien, auch nach Frankreich. Auch in England gab es berühmte Komponisten, Henry Purcell zum Beispiel. Aber zu so einer Durchdringung aller philosophischen Bereiche, zu so einer Durchdringung der Literatur, der Kunst, der gesamten Kultur eines Volkes und mit einer Verbindung mit dem Volkstum, mit den Sittengesetzen, die über Jahrtausende überliefert sind, das ist in der Tat nur in mitteleuropäischen Völkern, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz auszumachen, natürlich in abgeschwächter Form auch in Holland, in den osteuropäischen Völkern, in Norditalien und in den skandinavischen Völkern. Aber hier ist ein großartiger Fundus entstanden, der als natürlicher Gegenpol zum kalten Materialismus eines Karl Marx gesetzt werden kann. Aber ich habe ja heute schon bei der Kundgebung erwähnt, dass Karl Marx nicht der Erste war, der diesen sehr, doch sehr einfachen, aber auch für manche Intellektuelle sehr bestechenden Gedankenaufbau, dass man eben sich nur auf die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten zu konzentrieren brauche. Es war noch einer, der eben 1813 bei der Schlacht von Waterloo sein Imperium begründete, nämlich Rothschild. Und diese beiden waren immer engste Brüder. Also sie waren, auch wenn es nach außen hin, wenn sie sich als Gegner, als ideologische Gegner inszenierten, sie waren Zwillingsbrüder. Durch und durch materialistische Zwillingsbrüder. Und man muss auch beachten, ich habe es heute auch erwähnt, dass die Rote Revolution vom November 1917 schon in den Anfängen zusammengebrochen wäre, wenn es nicht eine massive materielle Unterstützung von Seiten der jüdischen Banken aus Amerika gegeben hätte. Diese Unterstützung wurde dann fortgeführt, die ganzen 20er Jahre hindurch und mündeten dann in einer massiven Hilfe zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ohne diese Hilfe wäre es der Sowjetunion nicht gelungen, Deutschland militärisch im Schach zu halten. Wir sollten diese lange Geschichte des Kommunismus, die ja abrupt 1989 endete, nicht als beendet sehen. Ich bin sicher, dass die Schlittenzieher auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans die Entwicklung in der Sowjetunion längst haben kommen sehen. Also spätestens seit Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts wussten sie, dass sich der Sowjetkommunismus auf Dauer so nicht mehr halten konnte. Als dann diese Nachrüstungsinitiativen kamen, von Ronald Reagan angestoßen, war die Sowjetunion nicht mehr in der Lage, in gleicher Weise mitzuziehen. Es wurde detailliert geplant, wie dieser Untergang des Sowjetkommunismus abzulaufen hat. Insbesondere wurde genau geplant, wie die Völker Osteuropas und insbesondere wie das Schicksal Deutschlands zu sein hat. Also insofern war zwar ein großartiger Impuls der Deutschen in der ehemaligen DDR vorhanden, der das Ganze beschleunigt und auch mitbewirkt hat, aber die Bedingungen dieser Wiedervereinigung, die Konditionen, waren längst von anderen Mächten ausgehandelt gewesen. Insofern ist es zwar gelungen, die Mauer und den Stacheldraht zu entfernen, aber es ist auf der anderen Seite auch gelungen, den westlich-kapitalistischen Kräften sich bis an die Oder vorzuschieben und dort auch die Indoktrinierung der Massen in einer Weise zu beginnen, wie es im Westen schon Jahrzehnte vorher begonnen hat. Und zwar in parallel mit dem Aussterben der Kriegsgenerationen, die man nicht so leicht indoktrinieren konnte, ging diese Indoktrination vor allem in Richtung der Schüler, der Studenten. Allerdings in keiner Weise so erfolgreich wie im Westen, und in Mitteldeutschland ist die Kritikfähigkeit und das Misstrauen gegen alles, was von oben kommt, noch wesentlich besser entwickelt. Deswegen haben wir in Mitteldeutschland, in Thüringen, in Sachsen ganz andere Verhältnisse, wesentlich kritischere Menschen und Menschen, die, ich würde jetzt nicht sagen, mehr mit dem Boden verwurzelt sind, mit ihrer Heimat. Das sind die Bayern und die Württemberger auch. Aber sie sind in dieser intellektuellen Oberschicht nicht derartig umgedreht. Ich habe heute auch darauf hingewiesen, dass der Marxismus heute eigentlich Konsens ist in allen Parteien, vielleicht bei der AfD am wenigsten. Aber das marxistische Denken ist in den Kirchen etabliert und in allen Volksparteien, in sogenannten Volksparteien. Man hat ja SPD und CDU, CSU früher als Volkspartei definiert. Wie sonst ist es möglich, dass sogenannte konservative Parteien, sogar die CSU in Bayern, diesen ganzen marxistischen Irrsinn, also den Abtreibungsirrsinn, den Genderismus, die Masseneinwanderung, alles mitmacht? Das ist also, mittlerweile sind diese Parteien nur noch Blockparteien des kapitalistischen Systems. Sie unterscheiden sich von ihrer ideologischen Ausrichtung überhaupt nicht mehr. Und am besten kann man es auch noch daran erkennen, dass die Spitzenfunktionäre der westlichen kapitalistischen Demokratien, viele sind ehemalige kommunistische Funktionäre gewesen, ja, unsere Kanzlerin ja auch, aber auch Mario Draghi oder auch der Barroso, das waren alles Leute, die aus der kommunistischen oder marxistisch-maoistischen Bewegung heraus entstanden sind. Und tatsächlich ist es heute auch so in Russland, wenn man nach Russland kommt, oder also ich habe das jetzt nur bezogen auf Ostpreußen, aber dort haben wir auch das Modell. Die haben uns immer berichtet, die Kolchosen, die gingen mehr schlecht wie recht, aber sie gaben vielen Menschen Arbeit. Und als 1989/90 die Wende kam, der Sowjetkommunismus zusammengebrochen ist, sind genau dieselben Funktionäre, die vorher KPdSU-Funktionäre waren, plötzlich die Anteilseigner der Fabriken geworden. Die haben plötzlich genug Geld gehabt, um diese Fabriken für sehr wenig Geld allerdings zu kaufen, machten Privatunternehmen auf, und das Ganze endete dann bereits nach wenigen Jahren in diesem Profitgedanken, wo man die Menschen entlassen musste, angeblich, um das Werk profitabel zu machen. Das ist ja die große Rede, die dann immer geführt wird. Es war dann also nicht mehr wichtig, den Menschen Lohn und Brot zu geben, sondern nur noch Profit zu machen, und zwar für eine ganz kleine Clique, also das typisch kapitalistische Prinzip. Ja, wenn wir das beobachten und uns dann noch weiter klar machen, dass der Erste Weltkrieg ja in einer Weise abgewickelt wurde, also Ende des Ersten Weltkrieges. Der Erste Weltkrieg hätte 1917 beendet werden können. Hier ist der Zwei-Fronten-Krieg beendet worden im Osten, und es gab Offerten, auch den Krieg im Westen zu beenden. Wenn guter Wille da gewesen wäre, wäre das auch machbar gewesen zu diesem Zeitpunkt. Keine Nation hätte ihr Gesicht verloren und Millionen Menschen hätten ihr Leben behalten. Aber es war bereits die kalte Macht im Hintergrund, die da erkennbar wurde durch den Eintritt der USA in den Krieg. Diesen Eintritt der USA hat den Krieg verlängert um eineinhalb fürchterliche Jahre oder um ein gutes fürchterliches Jahr, war eben das schlimmste Jahr. Und man muss ja auch daran denken, dass auch infolge des Embargos auch nach 1918, 1919 noch und bis 1920 hinein in Deutschland die Säuglingssterblichkeit sehr hoch war. Also viele Kinder konnten nicht in der Weise ernährt werden oder Medikamente bekommen, wenn sie erkrankt waren. Wir kennen dieses Spiel, dieses üble Spiel bei den Kriegen, die Amerikaner jetzt inszeniert haben, gegen Libyen, gegen Irak, gegen Afghanistan. Immer war es verbunden mit Embargos, und diese Embargos, gerade bei medizinischen Produkten, führten dann sehr häufig auch dazu, dass die Kindersterblichkeit in den entsprechenden Ländern sehr hoch war. Eine menschenverachtende Art und Weise, die Kriegsziele durchzusetzen. Und da war es eben 1917 genau in der Situation, dass Amerika in den Krieg eingetreten ist. Warum? Sie hatten natürlich alle Seiten, die Großbanken hatten alle Seiten finanziert. Aber die meisten Finanzmittel flossen eben auf der Seite der Entente, also Frankreich, England. Und man kann sich nur von einem siegreichen, von siegreichen Mächten etwas zurückholen, weil sie sind da in der Lage, auszuplündern und sich den Sieg vergolden zu lassen. Das war die Überlegung. Und was dann kam, war der üble Versailler Vertrag, der die Ausplünderung Deutschlands sogar noch bis in unsere Jahre hinein, also über Jahrzehnte hinweg, über 100 Jahre hinweg, festlegte. Wenn es aber nur die Ausplünderung gewesen wäre, es war noch etwas viel Schlimmeres. Und das trägt aber auch ganz klare eine englische Handschrift. Was ebenso schlimm war, war die willkürliche Zerstückelung der Völker in der Mitte Europas. Dass man die Sudetendeutschen, die über Jahrhunderte hinweg auf deutschem Boden lebten, dass man sie der Tschechischen Republik zugeschlagen hat, war ein Verbrechen. Und es wurde ja dann schließlich auch verbrecherisch. Dass man große Teile der Ungarn-Karpaten, der Ukrainern, der Schlesier, der Westpreußen, der Pommern, der Ostbrandenburger zu Polen zugeschlagen hat, war ebenfalls ein Verbrechen, denn die Deutschen wurden dort in übelster Weise dann unterjocht und misshandelt. Da war die Nichtanwendung der deutschen Sprache noch die mildeste Strafe. Dass man die Österreicher nicht von Ur auf deutsche Brüder, dass man sie nicht an das Deutsche Reich anschließen ließ, war auch ebenfalls ein Verbrechen, obwohl dieser Wunsch ganz offen geäußert wurde, auch von sozialdemokratischen österreichischen Politikern wie Karl Renner. Dass man die Südtiroler nach Italien gegeben hat, obwohl sie auch Österreicher, Deutsche, Tiroler waren. Was haben wir da gesehen? Wir haben eine willkürliche Zerstückelung der Völker gesehen, eine Destabilisierung. Das ist alte englische Kolonialpolitik. Spalten, gegeneinander aufwiegeln, zersplittern, um diese Menschen dauerhaft unterdrücken zu können, um dauerhaft Instabilität in den Ländern zu schaffen. Das ist alte englische Politik. Wir wissen, dass zwischen dem Ersten Weltkrieg, dem Ausgang des Ersten Weltkriegs und dem Zweiten Weltkrieg ein enger Zusammenhang besteht. Manche sprechen von einem 30-jährigen Krieg. Auch der John Major, der englische Premierminister, hat davon gesprochen. Und es war auch ein 30-jähriger Krieg. Es war eigentlich 1918 ein Waffenstillstand, der dauerte bis 1939. Trotzdem ist es in Deutschland gelungen, einen Teil der Souveränität zurückzuerobern, und es ist noch mehr gelungen. Es ist gelungen, in diesen 12 Jahren, in 6 Jahren des Friedens und in 6 Jahren des Krieges, ein großartiges Reich zu errichten, das in vielerlei Hinsicht vorbildlich dastand. In der Sozialpolitik, in der Friedenspolitik, in der Kulturpolitik, im Verhältnis zum Bauerntum, im Verhältnis zur Frau, zur Familie. Hier ist die Stellung der Frau entscheidend gestärkt worden. Hier ist die Bedeutung der Frau als Mutter in einer Weise gefördert worden. Heute haben wir sogar noch Staatsmänner, die das kopieren. Viktor Orban hat eine Kampagne zur Förderung des dritten Kindes ins Leben gerufen, also ganz gezielt das dritte Kind. Und sie bekommen einen Kredit, diese Familie, die mit zunehmender Kinderzahl kann dieser Kredit getilgt werden. Also die Anleihe ist offensichtlich. Zudem will Orban die Menschen an dem Boden verwurzeln. Er vergibt Darlehen von 30.000 Euro, das ist für ungarische Verhältnisse sehr viel, damit die sich Eigentum erwerben können. Denn die Idee ist, die Familie, die Sippe an den Boden zu binden. Das alte Prinzip der Sesshaftigkeit. Was haben die Kommunisten gemacht? Was machen sie heute noch in China? Das ist die Entwurzelung. Die Chinesen haben, ich glaube, 40 Millionen Wanderarbeiter, die 1000 Kilometer von ihren Familien weg arbeiten müssen, die nur an 10 Tagen im Jahr, mehr Urlaub haben die nicht, und in diesen 10 Tagen müssen sie auch noch diese lange Reisezeit bewerkstelligen, also vielleicht nur an 5 oder an 6 Tagen können sie ihre Familie, ihre Frauen, ihre Kinder sehen. Was für ein inhumanes System, das auch wieder auf Ausbeutung und aus Ausplünderung der Menschen existiert. Und was für ein humanes System dagegen, dass die Menschen in unmittelbarer Nähe ihrer Arbeitsstätte ansiedelt und ihnen eine genügend große Grundstücksfläche am Stadtrandgebiet gibt, ihnen dann auch noch die Kilometerpauschale gibt, die heute zur Disposition steht möglicherweise. Das ist ein ganz anderes Denken. Das geht aus einem ganz anderen kulturellen Fundus hervor. Und die Grundlage so eines Denkens ist die Liebe. Und auf der anderen Seite ist die Grundlage eines menschenverachtenden Denkens seitens des Kommunismus und des Kapitalismus, das ist der Hass. Das ist der Hass auf sesshafte Völker von Seiten eines Nomadenvolkes, das nie damit zurechtgekommen ist, dass diese sesshaften Völker sie weit in ihrer Liebe zum eigenen Volk so übertroffen haben. Und es ist auch interessant, und da soll es eine Äußerung von dem Henry Kissinger geben, der gesagt hat, wir sind in besonderer Weise gegen Deutschland und Russland, weil diese beiden Völker haben den Wald. Der Wald ist, der Baum ist ein Symbol für die Verwurzelung. Er kann nicht einfach woanders hin transportiert werden, wie man das heute gern haben möchte. Die sogenannte Mobilität ist ja so, dass man, wie es in den USA schon lange gemacht wird, dass die Menschen der Arbeit folgen sollen und nicht die Arbeit zu den Menschen hin soll. Nein, die Verwurzelung schafft den souveränen Menschen. Und diese Entwurzelung, die heute stattfindet, diese menschenverachtende Entwurzelung der Afrikaner oder auch der Araber, die man mit dem Wohlstandsversprechen hier nach Europa bringt, das ist ein Verbrechen durch und durch. Weil aus diesen Menschen, die nur wegen des Geldes von ihrer Familie entwurzelt werden, von ihrem Boden, wo sie Jahrtausende gelebt haben, diese Menschen werden permanent unzufrieden sein. Sie werden permanent wie in einem Hamsterrad tätig sein, um irgendeinem Ziel, einem brüchigen Ziel hinterherzulaufen, das mehr Wohlstand verspricht. Sie werden immer unzufrieden sein. Und dieser Zustand muss beendet werden. Und es gibt eigentlich nur die Weltanschauung der Volksgemeinschaft, der sozialen Volksgemeinschaft, die hier in Deutschland entwickelt wurde, auch unter sehr kriegerischen Bedingungen. Und der 8. Mai 1945 war eine militärische Niederlage. Es war keine ideologische Niederlage. Im Gegenteil. Ich glaube, dass dieser Impuls, der von dem Reich, das damals in Deutschland etabliert wurde, dass der lebendiger wird, und zwar genau in diesen Jahrzehnten jetzt, in dem der Kapitalismus scheitert. Da wird dieser Impuls von Jahr zu Jahr deutlicher. Ihr erkennt es schon daran, dass die Hetze der Feindmächte gegen Deutschland, gegen all das, was in Deutschland so großartig war, von Jahr zu Jahr größer wird. Das ist schon mal ein Fingerzeig darauf, was sie fürchten. Das wollen sie nicht. Aber es wird an Bedeutung verlieren, und zwar nicht nur, es wird an Bedeutung gewinnen. Der Kommunismus, der Kapitalismus wird verlieren, aber dieser Gegenentwurf, dieser großartige Gegenentwurf eines europäischen Idealismus, der wird an Bedeutung gewinnen. Er wird größer werden, er wird den Völkern vor Augen stehen, nicht nur den Deutschen, denn überall, wo der Kapitalismus die Völker zerstört, von innen heraus brüchig macht, die Teile der Völker, der Konfessionen, der Generationen gegeneinander hetzt, überall da wird die Frage gestellt, wo ist die einigende Kraft, die uns wieder zusammenführt. Ich glaube, dass da auch ein Donald Trump in den USA zumindest mit seinen Äußerungen, mit seinem Wollen, mit seinem kundgetanen Wollen auch schon vieles ausgedrückt hat, was in diese Richtung geht. Vielleicht ist da ein bisschen von seinen deutschen Genen, die ja unbestreitlich vorhanden sind bei ihm, zugange. Letztendlich werden wir gewinnen mit dem, was wir an Idee in die Welt gesetzt haben. Dazu ist unser Volk, und das sind die mitteleuropäischen Völker, einfach zu großartig. Sie haben zu viel geschaffen. Es steht so in der Geschichte, dass es nicht mehr ausgelöscht werden kann. Man versucht es jetzt, aber letztendlich wird sich das durchsetzen, was den Menschen wieder Frieden und Sicherheit gibt. Und mittlerweile ist eine Renaissance-Bewegung in der ganzen Welt zu beobachten. Man merkt natürlich, dass man das nicht haben will, dass die Propaganda immer stärker wird. Trotzdem lassen wir uns nicht beeinträchtigen. Ich möchte das abschließen mit der Entwicklung in der Debatte des UN-Migrations-Pakts darstellen. Da wurde ja lange Zeit darüber nicht diskutiert, es wurde verschwiegen. Und als plötzlich in den sozialen Medien, die auch mittlerweile ein Gewicht haben, seit mehreren Jahren, also spätestens seit 2015, gibt es eine zweite Medienwelt neben der etablierten, die an Macht, an Gewicht gewonnen hat. Und in dieser Medienwelt hat es schon lange rumort. Da gab es also nicht nur das UN, sondern viele andere Publikationen, die darauf hingewiesen haben, schaut euch das mal an, da wird also die Masseneinwanderung legalisiert. Da kann jeder kommen, zu jeder Zeit. Das kann nicht sein. Und plötzlich fingen an, verschiedene Länder daraus auszusteigen. Das letzte Land war Kroatien. Die wollen da nicht mitmachen. Und jetzt auf einmal fangen die etablierten Medien, die merken, da ist etwas an ihnen vorbeigelaufen. Jetzt fangen sie an zu argumentieren. Jetzt tun sie so, die böse AfD oder die bösen Nazis haben da in ihren Medien ständig gehetzt. Jetzt müssen wir was dagegen tun. Also jetzt in diesen Tagen merkt man auf einmal, sie haben jetzt gemerkt, da läuft etwas gegen unsere Ideologie. Da fangen die Menschen an, sich zu informieren und zwar unabhängig zu informieren. Und das müssen wir jetzt unterdrücken. Also man merkt es schon, die Macht der etablierten Medien ist nicht mehr so vorhanden, wie das noch vor Jahren war. Sie ist gebrochen, die Deutungshoheit bröckelt denen allmählich weg. Also wir haben keinen Grund, jetzt traurig in die Zukunft zu schauen, auch wenn wir es nicht erleben. Viele unserer Kämpfer, unserer Soldaten, die für die großartige Idee des lichtvollen Reiches gekämpft haben, die haben es auch nicht erlebt. Die sind ganz jung gefallen, aber sie haben für diese Idee gekämpft und sie stehen uns auch heute noch weiter, wie es in der germanischen Mythologie eben ist, dass die Toten neben uns stehen, dass sie uns in unserem Kampf für die Zukunft noch anfeuern, dass sie von den Walküren nach Walhall gebracht wurden, um dort für die Endschlacht zur Verfügung zu stehen. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen das, was man heute am 9. November 2018 hier in Trier sagen kann. Und ich meine, dass das auch eine großartige Botschaft ist, mit der wir leben können. Danke. Danke.